Der Kleinknecht von Petöfi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kleinknecht von Petöfi. Kein Husar zu Pferde kann sich stolzer tragen als der schmucke Kleinknecht auf dem Leiterwagen, worauf er zur Scheune eben Heu gebracht und sich nun gemächlich auf den Heimweg macht. Sechs ehrsame Ochsen ziehen mit mäßger Schnelle das Gefährt, voran der Leitochs mit der Schelle. Eine seltene Schelle klingt so voll und rein, könnt in manchem Dorfe Kirchenglocke sein. Hotü, hotü, ruft der schmucke Kleinknecht munter, nimmt vom Wagensitz die Peitsche dann herunter, die mit Stiel und Schnur fünf Ellen misst und knallt, unbarmherzig damit, dass es weithin schallt. Kathi ist im Garten, um dort von den Beeten mit Geschäftigkeit das Unkraut auszujäten, sieht nicht einmal auf, und dennoch weiß sie schon, wer da kommt, erkennt ihn an der Peitsche Ton. Und vor lauter Wonne, die Gedankenlose, pflückt sie statt des Unkrauts eine volle Rose. Da sie sie gepflückt, was tut sie damit? Traun reicht sie jenem schmucken Kleinknecht durch den Zaun. Dieser aber, wie es ja auch recht und billig, ist Geschenke anzunehmen, nur zu willig, namentlich, wenn sie ein hübsches Mädel gibt, und besonders noch, wenn er dies Mädchen liebt. Nimmt die Rose also, und mit einem Satze ist er auch schon wieder auf dem alten Platze, haut mit wuchtigen Schlägen auf die Ochsen ein, und womöglich blickt er jetzt noch stolzer drein. Was er dort am Zaun gedacht und tief empfunden, und wofür er nur die Worte nicht gefunden, pfiff er nun aus voller Brust den Vögeln vor. Schöner klang es wie ein ganzer Lerchenchor. Ende von Der Kleinknecht von Petöfi.